Unser Standpunkt verpflichtet uns, wie bei jeder anderen Gattung der Überlieferung, auch bei den päpstlichen Registern die prinzipielle Frage nach der Echtheit zu stellen, und zwar nach der Echtheit der Registerbände überhaupt, wobei wir uns als kritisches Prüfungsmittel wie immer der rationalen Interpretation bedienen. Wenn eine spätmittelalterliche universale Geschichtsdichtungsaktion Tatsache ist, so versteht sich, dass auch die Papstregister erdichtet, also gefälscht sind. Dann müssen alle die Bände, die sich bis an die Schwelle der Neuzeit erstrecken, gelehrte Fälschungen der universalen Aktion sein. Und wenn es Fälschungen sind, dann müssen den Registern die uns wohlbekannten charakteristischen Kainszeichen gelehrter Fälschungsarbeit anhaften. Dann dürfen wir erwarten, dass in den Registern beispielsweise die auffallende Unsicherheit bezüglich der chronologischen und der Namensangaben, absichtliche Zweideutigkeit und Verdunkelung angetroffen werden. Das ist denn auch, wie wir sehen werden, der Fall. Als Objekt der kritischen Untersuchung soll uns die Register des Johannes des 8. und Gregors des 7. dienen, die wir nach bestimmten Gesichtspunkten einer vergleichenden Betrachtung unterziehen wollen. Wir knüpfen dabei an die Studien von E. Caspar über diese beiden Register an. Das Register Johannes des 8., das die letzten zwei Drittel seines Pontifikats von 876 bis 882 umfasst, soll nach Caspars Ansicht in den vorliegenden einzelnen älteren, aus Monte Cassino stammenden Handschrift kein Original, sondern eine Abschrift sein. Dagegen soll, wie erstmalig Perz dargetan hat, dem sich auch Caspar angeschlossen, uns aus der Kanzlei Gregors des 7. das Originalregister vorliegen. Auffällig ist nun schon, dass von dem stattlichen Bestande der älteren Papstregister bis zum Jahre 1198 nur dürftige Überreste erhalten sind. Wann diese Originalregister verloren gegangen sind, darüber besitzen wir keine unmittelbaren Nachrichten. Die Papyrusbände der Register Gregors des 1. waren im 9. Jahrhundert noch vorhanden, auch die Register Urbans des 2. und der meisten Päpste des 12. Jahrhunderts waren noch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Rom vorhanden. Im 14. Jahrhundert waren sie verloren, wie Sickel vermutet, bei den städtischen Wirren des 13. Jahrhunderts zugrunde gegangen. Sonderbar, dass und wie die kostbaren Schätze des päpstlichen Archivs, Aktenstücke, die für die Kirche von allergrößter Bedeutung waren und deshalb wie ein Augapfel gehütet werden mussten, auf mysteriöse Weise so spurlos verschwinden konnten. Dagegen wird das Verschwinden der in den geheimsten Archiven der Päpste ruhenden Registerbände sehr verständlich, wenn man bedenkt, dass es der römischen Fälscherzentrale nicht einmal gelungen ist, für die letzten Jahrhunderte des Mittelalters einwandfreie, echte Register anzufertigen. Erfordert es schon einen hohen Grad von Scharfsinn und Geschick, eine Urkunde und einen Brief in allen Teilen einwandfrei zu erdichten, so stellt die Fälschung eines über Jahre und Jahrzehnte hinausreichenden Registers eine Sisyphusarbeit dar, deren Erfolglosigkeit dem Fälscherkomitee mit der Zeit klar werden musste. Wollte man sich nicht eine gefährliche Blöße geben, so blieb nichts anderes übrig, als die Mehrzahl der verunglückten Register in der Versenkung verschwinden zu lassen und wahrlich der dürftige Überrest aus angeblich den früheren Jahrhunderten, an die unendliche Arbeit verschwendet ist, der aber trotzdem so fadenscheinig und plump gewebt ist, dass überall noch die Mache erkennbar wird, zeigt deutlich, wie betrübend es mit den verschwundenen Bänden bestellt gewesen sein muss. Erstens, Originalregister und Abschriften des Originalregisters, Originalregister und originale Urkunden. Die Bedeutung der Abschrift amtlicher Schriftsätze liegt ohne Frage in der genauen und treuen Wiedergabe des Originals. Eine Kopie, die sich in der ganzen Anlage und Aufmachung als eine solche ausgibt, weist daher in allen wesentlichen Elementen eine ganz getreue Wiederholung der Originalangaben auf. Solche wesentlichen Bestandteile sind in Briefen und Urkunden, Ort und Zeit der Entstehung, Angabe des Brief- und Urkundenempfängers und Angabe des Ausstellers. Nun zuerst die Vergleichung eines Originalregisters mit einer Abschrift des Registers. Wir beobachten also einen Abschreiber bei der Arbeit. Wir sind beim Gregor-Register in der Lage, das Original mit einer Abschrift dieses Registers angeblich des 12. Jahrhunderts vergleichen zu können und erwarten, dass sich die Abschrift genau mit ihrer Vorlage deckt. Tatsächlich stoßen wir aber auf Verschiedenheiten im Original und Abschrift. Es kommen zum Beispiel sehr erhebliche textliche Abweichungen in den Adressen vor. Kaspar hat für diese Verschiedenheiten in einem Falle folgende Erklärung zur Hand. Nachdem schon die Abschrift angefertigt war, ist im Originalregister ein Blatt entfernt und durch ein neu beschriebenes Blatt ersetzt worden. Hierbei ist nun die Adresse im Original verstümmelt. Im Original ist dann später noch ein Ersatzblatt eingefügt worden. Siehe Kaspar, Seite 147. Das klingt sehr einleuchtend und unschuldig, aber dieser Erklärungsversuch lässt ganz unbeantwortet, wie die Hüter des Originalregisters darauf verfallen konnten, ein Blatt des Registers zu entfernen und durch ein anderes zu ersetzen, das Abweichungen aufweist. Eine Vergleichung der Registereintragungen mit den erhaltenen Originalstücken der Briefe und Urkunden fördert Resultate an den Tag, die geeignet sind, unser Misstrauen auf das Höchste zu steigern. Es hat sich herausgestellt, dass Originalurkunden mit den entsprechenden Eintragungen im Register gar nicht selten auffällig differieren. Breslau bemerkt über diesen Punkt: Es können uns Veränderungen des Wortlautes in den Fällen, in denen wir erhaltene Originale mit den Registerabschriften vergleichen können, nicht entgehen. Sie kommen nicht bloß bei der Datierung vor, sondern auch bei anderen Teilen der Urkunden. Wenn sie bisher nicht eben häufig nachgewiesen sind, so liegt das zum Teil daran, dass eine genaue Vergleichung der Originaltexte mit den Registertexten erst seit den jüngsten Registereditionen überhaupt möglich geworden ist. Siehe Urkundenlehre 1, Seite 148. Solche Abweichungen in den Datumsangaben finden wir zum Beispiel auch bei dem Gregor-Register und einigen korrespondierenden Originalen. Ja, es kommt vor, dass das Original überhaupt keine Datierung besitzt, während die Registerabschrift Datumsangaben aufweist. Siehe Kaspar, Seite 186.